Unsere Vorfahren kamen frühzeitig bei ihrer Landnahme mit den jüdisch-materialistischen Ideen in Berührung. Nach dem Zusammenbruch des römischen Weltreiches drang diese Ideenwelt in den germanischen Kernraum ein. Mit ihr zog auch der Jude in das Land unserer Väter und setzte sich im Volk fest. Im 9. und 10. Jahrhundert konnten sich die Juden bereits über Deutschland ausbreiten. Wir finden sie in Magdeburg, Merseburg, Regensburg, in Gnesen und Prag. Ihr Mittelpunkt war die Mainzer Rabbinatsschule. Es ist viel zu wenig bekannt, dass bereits im Frühmittelalter der Jude, wenn auch zunächst nur wirtschaftlich, eine Rolle spielt. Schon um das 11. Jahrhundert hat er das Finanzmonopol. Nach dem kanonischen Recht war das Ausleihen von Geld gegen Zinsen verboten. Hier nutzte der Jude die Gelegenheit und schwang sich zum privilegierten Wucherer auf. Die Juden wurden von Reichs wegen zu des Reiches Kammerknechten gemacht. Der übliche Zins bzw. Wuchersatz war 43%, wurde aber um ein Mehrfaches gesteigert. In dieser Eigenschaft genossen sie staatlichen Schutz. Wenn sie zeitweise auch immer wieder verfolgt wurden, so hielten sie sich namentlich unter dem Schutz der Kirche doch. Judentum und Kirche überschlugen sich beim Wettlauf in der Jagd nach dem Geld. Das Wesentlichste ist aber, dass das rein wirtschaftliche, rein materialistische Denken immer mehr in das Volk hineingetragen wurde. Der Jude ist der Begründer des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Das Geld, bisher Tauschmittel, also Mittel zum Zweck, wurde Selbstzweck. Im Mittelalter greift jüdisches Wesen immer mehr um sich. Es sei an die kabbalistischen Schriften erinnert, die Geheimschriften jüdisch-philosophisch-religiösen Inhalts, die das westliche Schrifttum stark beeinflussten. An den freigeistigen Bewegungen hatte das Judentum namhaften Anteil. Allmählich wurde das gesamte Abendland jüdisch verseucht und das Zeitalter des Liberalismus, der schließlich im Marxismus endete, geistig vorbereitet. Wir sind uns darüber klar, dass auch andere Umstände innerpolitischer Art, wie eigensüchtiges Verhalten der Fürsten, der Partikularismus und das volksfeindliche Wirken der politischen Romkirche, die germanische Lebensordnung bedrohten. Die gefährlichste Bedrohung der Existenz unseres Volkes aber waren das jüdische Gedankengut des Materialismus und Individualismus, die übersteigerte Sucht nach Materiellem und das Denken im Ich ohne Bindung an das Volk. Außerdem kam hinzu, dass unsere Vorfahren ihres Seins politisch und weltanschaulich noch zu wenig bewusst waren, so dass eine ideenmäßige Fundamentierung ihrer Lebensordnung in der Form eines politisch-weltanschaulichen Glaubenssatzes ausblieb. Dem stand aber im Juden ein Gegner gegenüber, der seit Jahrtausenden nach streng durchgeführten, ideenmäßig festgelegten rassischen, politischen und religiösen Gesetzen lebte. Die Folge der artfremden Ideen war immer und überall die gleichen. Die Menschen verfielen aus materiellem und ichsüchtigem Denken heraus einem unschöpferischen Wohlleben. Die hohen Werte der Ehre und Treue, der Pflichterfüllung für das Volk wurden dem Gold geopfert. Das Ideal des Dienstes für die Blutsgemeinschaft als Sinn des Daseins wurde verdrängt durch das hemmungslose Streben nach materieller Befriedigung des eigenen Ichs. Die Sucht nach Geld und Reichtum ließ viele Menschen das harte, naturgegebene bäuerliche Dasein mit einem bequemen, von händlerischem Prinzip getragenen Leben vertauschen. Aus stolzen Bauern und Kriegern wurden entwurzelte Händler. Die weitere Folge war meistens eine Beschränkung der Kinderzahl. War damit die nordische Lebensordnung schon stark durchbrochen, so führte die jüdische Lehre vom rasselosen Dasein zu einer verhängnisvollen Gefährdung des nordischen Lebens. Die Aufgabe des eigenen hochwertigen Blutes durch Vermischung mit unedlem Fremdenblut leitete das Zeitalter der Rassenschande ein. Die Rassenvermischung musste eine Charakterentwertung und das unaufhaltsame Schwinden der hohen nordischen Seelenwerte zum Gefolge haben. Damit entfernten sich die nordischen Menschen von ihrer ursprünglich gesunden, bodengebundenen, blutsbetonten Lebensordnung. Es war gleichbedeutend mit dem Beginn des völkischen Unterganges. Das war in Sparta so, das war in Athen so und auch in Rom. Der gleiche Prozess spielte sich seit Jahrhunderten in unserem germanischen Kernraum ab. Ehegesetze und bevölkerungspolitische Anordnungen konnten daran nichts ändern, weil der wahre Grund der innere Verfall war, hervorgerufen durch den jüdischen Materialismus. Das Judentum hat letztlich die Völker immer mit Hilfe seiner materialistischen Ideen zu Fall gebracht. Ein Volk, das des Materialismus nicht Herr werden kann, trägt den Keim des Todes in sich. Wir Deutschen fanden das Mittel, Adolf Hitler gab es uns mit der Welt des germanischen Idealismus, gelehrt durch den Nationalsozialismus. Es ist die Welt der Härte gegen sich selbst, die Welt des Dienens und Kämpfens für das Volk in Freiheit und Ehre und die Welt bäuerlicher, kriegerischer Schlichtheit. Die Folgerung, die wir aus den gewonnenen Erkenntnissen zu ziehen haben, ist die, dass unser Volk nur dann ewig bestehen kann, wenn es die Beachtung seiner blutsbedingten Lebensgesetze auf das Strengste hütet und sich, wenn notwendig, mit brutalsten Mitteln im Kampf gegen den jüdischen Materialismus und Individualismus durchsetzt. Mit diesem Kampf befinden wir uns in einem unüberbrückbaren Gegensatz zu der uns umgebenden Welt. Puritanismus, Liberalismus und Bolschewismus sind in ihrer Grundstruktur jüdisch. Die Völker, die von diesen Ideen besessen sind, müssen in ihrer Zielsetzung jüdisch sein, das heißt unersättlich in ihrem Gold- und Machtstreben, das sich notwendig bis zum Weltherrschungswillen steigern muss. Hier setzt die schicksalsmäßige Sendung des Führers mit seinem deutschen Volk ein. An der reinen nationalsozialistischen Welt mit ihrer Lehre von der blutsbetonten und damit gottgewollten Lebensordnung unseres Volkes bricht sich die jüdische Ideenwelt. Dieser Krieg musste kommen als Austrag zwischen dem Nationalsozialismus als der germanisch-deutschen idealistischen Auffassung von der Lebensgestaltung und dem jüdisch-materialistischen Ungeist. In jahrhundertelangem Prozess bereitete sich dieses Zeitalter der Entscheidung vor. Adolf Hitler ist der Große, der sein Volk für eine weltweite Sendung reif machte. Unsere Gegner, voran das Weltjudentum, wissen, worum es geht. Aus ihrem Vernichtungswillen dem deutschen Volk gegenüber machen sie keinen Hehl mehr. 25. Was haben die Gegner mit uns vor? Der Jude Kaufmann als Sprecher Amerikas fordert: Es gibt letzten Endes keine andere Lösung außer der einen einzigen, dass das deutsche Volk sterben und für immer von dieser Erde verschwinden muss. Dem brutalen jüdischen Vernichtungswillen gibt man mit einer Vernichtungsanweisung des deutschen Volkes Ausdruck, einige Artikel daraus. Artikel 3: Das deutsche Heer wird in Gruppen aufgeteilt, die in streng abgegrenzten Räumen konzentriert werden, und die Männer werden sofort sterilisiert. Artikel 4: Die Zivilbevölkerung, Männer, Frauen und Kinder, wird nach Gebietszonen eingeteilt und sterilisiert. Artikel 6: Deutschland wird aufgeteilt und seine Gebiete anderen zugewiesen. Artikel 8: Die deutsche Bevölkerung wird gezwungen, die Sprache des Staates, dem sie zugewiesen ist, zu lernen. Eine der führenden englischen Zeitungen, die News Chronicle, erklärt in schamloser Weise: Ich möchte, offen gesagt, jedes lebendige Wesen, Mann, Frau, Kind, Tiere, Vögel und Insekten in Deutschland austilgen. Ich würde praktisch nicht mehr einen Grashalm wachsen lassen. Deutschland soll restloser dem Boden gleichgemacht werden als die Sahara. Die englische Zeitschrift Picture Post stellt die unzweideutige Forderung: Um nach diesem Krieg wirklich Frieden zu haben, darf auf der Landkarte Europas nichts mehr von Deutschland übrig bleiben. Schon 1936 sagte Churchill zu dem nordamerikanischen General Wood: Deutschland wird zu stark, man muss es vernichten. In der Nacht vom 8. zum 9. Dezember 1942 ließ Churchill durch den britischen Rundfunk folgende Verlautbarung verbreiten: Im Jahre 1939 erklärten wir Deutschland den Krieg, nicht weil wir angegriffen wurden, sondern freiwillig. Wir waren das einzige Volk außer den Franzosen, das in den Krieg eintrat, ohne angegriffen worden zu sein. Wir wussten, dass unsere Lebensinteressen und die der Narzissten niemals zusammen bestehen könnten. Einer von uns beiden muss vernichtet werden. Churchill in seiner Rede am 18. September 1943: Deutschland muss mit grausamen und furchtbaren Erfahrungen beigebracht bekommen, wie England Krieg führt. Wir wollen dabei seine Schulmeister sein, und zwar mit Bomben und Feuer. Der Bolschewismus will erst recht die restlose Vertilgung des deutschen Volkes. Alle Führer sollen beseitigt werden, siehe Katyn und Winitza. Bauern und Arbeiter sollen als Arbeitssklaven nach Sibirien deportiert werden. Deutschland soll bolschewistische Kolonie werden.